1927. Protest dem Schandurteil. In Schattendorf haben Mitglieder der monarchistischen Frontkämpfervereinigung in einer Demonstration von sozialdemokratischen Schutzbündlern geschossen und zwei Menschen getötet. Als sie freigesprochen werden, kommt es zu spontanen Demonstrationen. Der Justizpalast brennt, die Polizei erschießt 89 Demonstranten.